Erster, dies ist der Anfang der guten Nachricht über Jesus Christus, wie es der Prophet Jesaja geschrieben hat. Zweiter, ich sende meinen Boten vor dir her, damit er deinen Weg vorbereitet. Dritter, eine Stimme ruft in der Wüste, mach den Weg für den Herrn bereit, ebnet seine Pfade. Vierter, Johannes der Täufer kam in die Wüste und predigte dort eine Taufe, die zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden führte. Fünfter, viele Menschen aus ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems gingen zu ihm hinaus, sie ließen sich von ihm im Jordan taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Sechster, Johannes trug Kleidung aus Kamelhaar und einen Ledergürtel um seine Hüften, er aß Heuschrecken und wilden Honig. Siebter, er predigte und sagte, nach mir kommt jemand, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht würdig, mich zu bücken und seine Schuhriemen zu lösen. Achter, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Neunter, in jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Zehnter, als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Elfter, und eine Stimme vom Himmel sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Zwölfter, sofort danach führte der Geist Jesus in die Wüste. Dreizehnter, dort war er 40 Tage lang und wurde vom Satan versucht, er lebte bei den wilden Tieren, und Engel versorgten ihn. 14. Nachdem Johannes verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die gute Nachricht Gottes. 15. Er sagte, die Zeit ist gekommen, und Gottes Reich ist nahe. Kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. 16. Als Jesus am See Genesaret entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, wie sie ihre Netze im See auswarfen, denn sie waren Fischer. 17. Jesus sagte zu ihnen, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. 18. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. 19. Als Jesus ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, die in einem Boot ihre Netze reparierten. 20. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und folgten Jesus. 21. Sie gingen nach Kapernaum, und am Sabbat ging Jesus sofort in die Synagoge, um dort zu lehren. 22. Die Menschen waren erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. 23. Sofort war in ihrer Synagoge ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war, und dieser Mann schrie laut, 24. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Wir wissen, wer du bist, der Heilige Gottes. 25. Jesus befahl dem Geist streng, sei still und verlass diesen Mann. 26. Der böse Geist schüttelte den Mann heftig und verließ ihn dann mit einem lauten Schrei. 27. Alle waren sehr erstaunt und fragten sich, was ist das für eine neue Lehre mit solcher Vollmacht? Er befiehlt sogar den bösen Geistern, und sie gehorchen ihm. 28. Die Nachricht über Jesus verbreitete sich sofort in der ganzen Gegend von Galiläa. 29. Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen Jesus, Jakobus und Johannes sofort in das Haus von Simon und Andreas. 30. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett, und sofort erzählten sie Jesus davon. 31. Jesus ging zu ihr, nahm ihre Hand und half ihr auf, das Fieber verschwand sofort, und sie begann, ihnen zu dienen. 32. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, 33. brachten die Leute alle Kranken und Besessenen zu Jesus, und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür des Hauses. 34. Jesus heilte viele Menschen, die an verschiedenen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Er erlaubte den Dämonen nicht zu sprechen, weil sie wussten, wer er war. 35. Sehr früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus und suchte einen einsamen Ort auf, wo er betete. 36. Simon und seine Begleiter suchten ihn. 37. Als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. 38. Jesus antwortete ihnen, lasst uns in die umliegenden Dörfer gehen, damit ich auch dort predigen kann, denn dafür bin ich gekommen. 39. Jesus reiste durch ganz Galiläa und predigte in den Synagogen, wobei er auch Dämonen austrieb. 40. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. 41. Jesus hatte Mitleid, streckte seine Hand aus, berührte ihn und sagte zu ihm, ich will es. Sei rein. 42. Sofort verschwand der Aussatz von dem Mann, und er war geheilt. 43. Jesus wies ihn streng an und schickte ihn sofort weg. 44. Er sagte zu ihm, pass auf, dass du niemandem etwas davon erzählst. Geh stattdessen zum Priester und zeige dich ihm. Bringe das Opfer da, das Mose für deine Reinigung befohlen hat, damit es ein Beweis für sie ist. 45. Der Mann aber ging weg und begann, die Geschichte überall eifrig zu erzählen und bekannt zu machen, so dass Jesus nicht mehr offen in eine Stadt gehen konnte. Deshalb blieb Jesus draußen an einsamen Orten, aber die Menschen kamen trotzdem von überall her zu ihm.